schau dich um, der Neidhammel geht um. Als Bezahlung im Land ist der Neidhammel bekannt. Charakterschwache minus Mensch, der Neid ihm auf der Zunge brennt. Er kennt dich besser als du selbst, weil ihm dein Handeln nicht gefällt. Stirbst du allein, er sitzt am Fuße, nicht dick und klein. Du stechst den Falschen die Krone vom Haupt und schneidest ihm seine Zunge heraus. Von Gesicht weg bringt sie nur das Verderben, auf das die Menschen sich nie einig werden. Als Bezahlung im Land ist der Neidhammel bekannt. Charakterschwacher minus Mensch, der Neid ihm auf der Zunge brennt.